Na? Andrea Borowczyk. Ja, schönen guten Abend. Und zwar, ich habe mal eine Frage. Wo ist denn die Schülerhilfe? Sie sind hier im Service hinter der Schülerhilfe. Wo möchten Sie hin? Ich? Ja? Am besten in Schleswig-Holstein irgendwo. Nennen Sie mir Ihre Postleitzahl. 25524. Das ist in Itzehoe oder Itzehoe? Itzehoe, bitte. Ja, Itzehoe. Warum lachen Sie denn? Ja, weil Sie das so schön gesagt haben. Ja, wie so schön gesagt haben. Das kann doch jetzt nicht angehen, oder? Sie sind hier im Service Center Wissen der Sie, was bei uns Schülerhilfe in im. Gelsenkirchen. Wohnen Sie im Norden? Nein, wir wohnen hier im Westen. Im Westen? Wissen Sie, was Itzehoe bei uns bedeutet? Bitte? Wissen Sie, was das bei uns bedeutet? Was denn? Das ist. Bei uns ist das so, die labern dann über die Stadt rum. Nein, das würden Doch. wir nicht Ich glaube, das wussten Sie auch. Deswegen haben Sie auch so gelacht, ne? machen. Nein, das weiß ich nicht. Wie alt sind Sie denn? Okay, Moment, wie alt sind Sie denn? bitte? Wie alt sind Sie denn? Wie alt ich bin, Ja. fragt man eine Frau nicht. Warum das denn nicht? Aber einen Typen darf man fragen, oder wie? Doch, darf man fragen. Ich bin bald 40. 40? Ja, ehrlich. Und schon verheiratet? Na klar, und schon ein Kind. Quatsch! Ja, sicher, mit 40 hat man ja wohl ein Kind, oder nicht? Wieso, wie, da, ist das jetzt Standard? Ja, sicher. Wie, muss ich mir jetzt Gedanken machen, weil ich 43 bin? Ja. Wie, dass ich kein Kind habe? Nein. Also ist billiger für mich auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Ja, ne? Und wie ist das denn so, wenn man bei der Schulhilfe arbeitet? Das ist schön. Schön? Ja, wir sind doch nett, oder nicht? Ja, geht. Sie labern aber ganz schön viel rum über unsere Stadt hier, Itzehoe. Nein. Doch, komm. Sie würden ja auch wahrscheinlich sagen, Gelsenkirchen-Bühr. Wohnen Sie in Gelsenkirchen? Ja, wir wohnen in Gelsenkirchen. Und wie heißt das weiter? In Gelsenkirchen-Bur. Boah. Und nicht in Gelsenkirchen. Nee, wir sind nicht so blöd. Wir sagen das immer ordentlich aus. Okay, wo möchten Sie jetzt hin? Und wie alt ist Ihr Kind? Wo? Wie alt ist denn Ihr Kind? Wo wollen Sie jetzt hin? Nach Itzehoe? Oh, ich will doch lieber nach Berlin. Ja, Berlin? da ist es schöner. Ja, okay. Nee, Oder ich wollen möchte nach Sie Gelsenkirchen zu Ihnen. zu mir? Ich bin nicht in Berlin. In Gelsenkirchen. Nee, ka doch, Gelsenkirchen. Ja, okay. Möchte Sie mal besuchen kommen? Sie möchten mich besuchen kommen? Ja. Dann kommen Sie doch. Ja? Ja. Und soll ich ihn. Und Bock auf ein zweites Kind? Nee. Wieso nicht? Fertig, ich bin schon zu alt. Wieso das denn? Man ist nie zu alt. Doch. Ach, kommen Sie. Doch. Ich Nein. bin fertig. Ach, hören Sie auf. Ja. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Andrea. Andrea? Ja. Ja, da ist man doch lang. Andreas sind nie fertig. Nee, Andrea sind nie fertig. Ist gut, ich werde gleich mal meinen Mann ansprechen, okay? Okay, aber ich. Ja. Okay, machen Sie das, ne? Ehrlich? Okay, ich mach das. Ja, Der zweites Kind und wissen Sie, wie Sie es nennen? Bitte? Wissen Sie, wie ich es nenne? Wie denn? Freezer. Ja, okay. Ja? Also, wie sollen Sie Ihr Kind nennen? Ich nenne mein Kind Lisa 2, okay? Freezer. Ja. Nicht Lisa. Doch, Lisa. Freezer! Mann. Andrea! Ja. Hör auf. Hast du noch eine Kollegin, die Single ist? Ich Ich habe stehe. eine Kollegin, die ist nicht Single, aber vielleicht möchte die ein bisschen nachhelfen. Aber die ist offen, ne? Die ist offen. Und Kann sie mir auch Nachhilfe geben? Abgeben? Kann sie Nachhilfe geben? Ja, die kann nachhelfen. Ich meine, so privat. Das weiß ich nicht. Ich kann ja mal eben Und nach. nicht so in schulischen Sachen am besten. Ja, ich gebe mal eben weiter, ja? Ja. Tschüss. Wie so, tschüss. Ja, Schülerhilfe? Hallo. Wer Ja, ist denn hallo. da? Wer ist denn da? Mit wem spreche ich denn? Ist da die Chantal? Ich glaube, da sind Sie falsch verbunden. Wieso bin ich hier nicht bei der 11884? Nee, da sind Sie nicht richtig. Aber ich habe nach Chantal verlangt und habe sie gekriegt. Ja, das ist Pech, da kann ich leider nicht Wie weiterhelfen. heißen Sie denn? Tschüss. Wie heißen Sie denn? Toll, die war wohl nicht so offen. Chantal, du Miststück! Toll, jetzt haben die mir 5 Euro abgezogen, ohne Scheiß. Aber Andrea war ja ganz sympathisch. Die nennt ihr Girl erstmal Freezer. Auf jeden Fall, weiter geht's! Hey yo, Mighty Tunes, Mixers.